Abschnitt 19 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Altes Lied. Der Reuter kam geritten, wohl über Berg zu Tal. Er hatte gekämpft und gelitten, auf seines Kullers mitten brennt blutig rot ein Mal. Von seiner Eisenkappen bleich nickt die Helmzier. Mattmüde schreitet sein Rappen, mattmüde blicken des Knappen Augen aus dem Visier. Laut pocht im Eichenwalde ein schwarzer Totenspecht. Wie balde, ach wie balde, schläft stumm auf grüner Halde mein junger Reutersknecht. Ende von Altes Lied.